Labor für Entrepreneurship. Unser Gast heute Abend, Signore Manozzi. Ein ungewöhnlicher Gast für uns. Wir haben sonst immer mit so mehr normalen, also nicht so ausgefallenen künstlerischen Sachen zu tun. Beauty Design, Image Design, Sie sagen gleich was dazu. Vielleicht vorneweg, Sie sind schon erfolgreich. Sie sind in dem Sinne kein Gründer mehr. Sie haben schon erfolgreich gegründet. Sie machen sogar eine Serie im Fernsehen, im RTL. Sie sind ein bekannter Name. Ein bisschen ein neues Thema ist, eine eigene Serie machen, eine eigene Serie auflegen unter Ihrem Namen. Aber vielleicht mal der Reihe nach, was glauben Sie im Nachhinein, was das Wichtigste war für Ihren Erfolg, für Ihren Bekanntheitsgrad? Eine ganz einfache Frage. Also ganz wichtig ist Qualität, also dass man wirklich also den eigenen Beruf als Berufung nimmt und dass man wirklich mit Seele und Herz macht. Dann kommt man weiter. Das war bei mir so. Ich habe als Kind angefangen und habe immer nur das gemacht, was mir gefallen hat. Und wann sind Sie drauf gekommen, dass... Dass es eine Arbeit war? Das hat mir dann jemand gesagt. Ich aber wusste gar nicht. Sie waren von vornherein, dass Sie sagten, das macht mir Spaß, Gesichter anzugucken, damit was zu machen? Genau. Ich sehr früh? Immer, ja, mit 12. Ja. Also mit 12 habe immer so Gesichter angeschaut und habe immer versucht, also das Beste daraus zu nehmen. Warum, weiß ich auch nicht, aber Männer und Frauen, Kinder, alles. Also von Oma habe ich angefangen und einfach Harmonie wiederzustellen. Und das war so mein Leitmotiv. Und wie haben die Leute dafür reagiert, dass ein 12-Jähriger Ihnen erklären will, was sie machen sollen? Ich habe in der Schule angefangen. Also bei den Klassenkameraden. Genau, die kamen erstmal so mit 12 Jahren mit dem ersten Lippenstift, den die dann geklaut hatten, bei Mama. Und dann habe ich dann gesagt, das ist ja ganz schief, was du da machst. Und haben sie den Mädchen gesagt, hör mal her, ich weiß das besser. Nee. Die haben dann gesagt, ja, wenn du das schon so, mach du doch mal. Das ist ja eine tolle Art. Und dann habe ich angefangen. Ja. Mit 12. So. Dann habe ich angefangen, erstmal die Lippen zu malen und dann nochmal den Augen. Dann, ja, jeden Morgen muss ich dann also 12 junge Frauen schminken, bevor der Klassenlehrer kam. Da waren sie früh gefragt. Also viel Berufung. Viel Übung. Genau. Was haben die Eltern dazu gesagt? Waren die supportive? Meine Eltern? Ja. Nee. Das war jetzt also nicht so ganz jetzt gut gesehen, jetzt, dass ein Junge jetzt sowas macht. War nicht so da. Ach so, als Junge sowieso. Ja, genau. In Italien. Ja. Ja. Das gilt als feminin, oder? Ja, man konnte gar nicht damit anfangen. Ja. Ja. Und irgendwann mit 16, 17 habe ich angefangen. Also ich habe immer mit der Mode zu tun gehabt. Ich habe mit 14 mit einem Fotografen zusammengearbeitet, der mir dann gesagt hat, dass es eine Arbeit ist. Dass ich also, vorher fanden Sie das ein Vergnügen? Ja, es war immer ein Vergnügen und Spaß hat es mir immer gemacht. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, ja, das dafür wird man ja bezahlt. Und ich so, aha, schön, okay, dann... Und dann haben Sie es als Arbeit erlebt oder immer noch als Vergnügen? Nein, Vergnügen. Ja, bis heute? Ja. Artet es nicht manchmal in Arbeit aus? Beim Film. Der Film ist sehr anstrengend. Ja. Ja, bei Filmen muss man 18 Stunden, 16 Stunden dabei sein. Dafür, dass eine Dreiviertelstunde oder was gedreht wird? Dafür, dass eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde gesendet wird. Man dreht ja so 3 Minuten pro Tag. Ja. Also der ganze Tag für 3 Minuten. 16 Stunden Arbeit. 50 Leute. Ja. Zum Entrepreneurship gehört ja, dass man was Neues macht. Was machen Sie anders als andere? Oder sagen Sie, es ist nicht wichtig, ich mache einfach das und hoffe, dass Leute zu mir kommen. Was ist neu? Gibt es etwas Neues in Ihrer Art, an das Thema anzugehen? Ja, also wie ich bis hierher gekommen bin vielleicht. Das ist eigentlich sehr untypisch, weil ich das alles alleine mir ausgedacht habe. Ohne Kapital, muss man auch mal sagen. Also und habe es irgendwie hierher gebracht. Und mit vielen Ideen, viel Fantasie und Leidenschaft. Und irgendwie kam dann immer jemand, der gesagt hat, okay, das können wir mal zusammen machen. Oder ich unterstütze dich dabei und so weiter und so weiter. Also das war dann eigentlich das Wichtigste. Ja. Und würden Sie sagen, ich habe eine ganz andere Vorgehensweise als so die normale Kosmetikbranche oder? Auch. Also ich gehe davon aus, dass jeder Mensch schön ist. Ja. Jede Frau, jeder Mensch, also Menschen sind für mich Männer, Frauen, Kinder, alle. Und jeder Mensch ist ja schön, hat einen wunderbaren Kern innen drin und manchmal ist das Leben so hart mit manchen Menschen, dass sie es vergessen oder dass sie es vielleicht nicht so mehr so in Anspruch nehmen. Das wird alles dann irgendwo versteckt oder unterdrückt. Und mein Motiv ist, dass ich diesen Menschen helfe, einfach nur das, was schon da ist, aber was man nicht mehr so sieht, einfach rauszunehmen mit Farben, aber auch mit das Gefühl, dass sie sich dann irgendwie wieder schön fühlen, dass sie sich wieder attraktiv fühlen. Ja, und das ist so meine Art. Und nur die übliche Technik ist, dass man einfach 1, 2, 3, eine Technik, man malt auf dem Gesicht, macht so einen Strich, und da gibt es verschiedene Techniken, ja, und die mache ich aber nicht mehr. Sie sagen, jeder Mensch ist schön, das ist ja nicht allgemein gut. Die Menschen fangen ja sehr früh an festzustellen, kommen sie an, check your rating heißt es im Englischen, ja. Fangen schon die Kinder eigentlich damit an. Das Selbstvertrauen haben wir nicht zu sagen. Ich gelte zwar so im Durchschnitt als so besonders, aber ich bin schön. Das ist ja nicht vorhanden. Das sagen Sie erstmal. Ja, weil ich ja die Schönheit suche bei den Menschen. Und schön ist für mich nicht jemand, der eine perfekte Nase hat oder ein Bild darstellt, was man überall jetzt in den Medien sieht. Das ist für mich nicht schön. Es ist einfach nur so ein jetzt Mode. Es steht also in jede Zeitschrift, da sind ja alle sehr Frauen, die gar nicht so im üblichen Leben gibt. Und für mich ist ein Mensch schön, die Ausstrahlung, die er hat. Und die kann man unterstreichen, indem man das Ganze unterstreichen mit Gesicht, mit Farben, aber auch mit einer Lebensimpostation, wie sagt man das? Einstellung. Ne? Gesunde Einstellung und gesundes Leben. Lächeln ist ja ganz wichtig. Ja. Und kann man sagen, dass die in Italien eine Tradition hat, so La Strada oder solche Filme, das sind doch keine so tollen Gesichter, aber die sind dann sehr einprägsam. Ja, also das, ja. Würden Sie sagen, Sie sind tief verwurzelt in der italienischen eigentlich Tradition? Eigentlich nicht. Ich habe in Ihren Sachen gelesen, Sie sagen Renaissance. Ja. Alle kennen wir Michelangelo, Da Vinci und Caravaggio. Also ja. Diese Art zu malen, diese Art Menschen zu sehen, daraus haben Sie das gelernt. Das hat mich sehr inspiriert. Also, ja. Ich gehe sehr oft in Museen und schaue mir dann diese Bilder an, die große Maler gemacht haben. Und gerade in der Renaissance kam ja so das Lineare, das Licht raus in den Bildern, was früher nicht war. Und das hat mich immer fasziniert, weil ich denke, ein Gesicht muss ein Licht haben, um lebendig zu wirken. Wenn man kein Licht hat, dann ist man auch ein trauriger Mensch. Und das ist meine Philosophie. Und da habe ich dann studiert, was macht ein Bild von Michelangelo so schön und so realistisch, dass man einfach guckt und sagt, mein Gott, es müsste sich jetzt einfach bewegen und von der Leinwand runterkommen. Und dann stehe ich dann stundenlang davor und gucke und mache das, versuche das auf ein Gesicht zu machen. Und ich arbeite mit Punkten, nicht mit großen Flächen, sondern mit vielen verschiedenen Farben und Punkten. Ich sage immer, meine Lichtpunkte sind das, was eigentlich ein Gesicht dann zum Leuchten bringt. Ja, und in dem Moment, wo ein Mensch sich dann im Spiegel sieht, dann sieht er auch eine Veränderung. Und das tut einfach gut. Kann man sagen, jeder Mensch ist eine Marke und nicht Louis Vuitton oder irgendetwas? Auf jeden Fall. Also jeder Mensch ist ein Unikat. Ja, und auch eine Marke, kann man sagen. Wir machen eine Marke aus ihm. Und die gibt es nur bei diesem einen Menschen? Wenn der Mensch das möchte. Okay. Also jeder so eine Art, was sind so bekannte Marken? Karl Lagerfeld? Ja, Sie meinen jetzt ein Gesicht als Marke. Dass man sagt, ich bin ein Unikat, ich bin einzigartig, ich bin die Marke, nicht? Ich brauche eine Marke Rolex, damit ich jemand bin, sondern ich selber bin die Marke. Ja, ich meine, Armani ist ja auch ein Gesicht. Ne? Also es gibt ja Menschen, die sich auch so vermarkt haben. Aber dahinter steckt ja immer also eine Aussage. Also ein Mensch ist ja dann ein Vorbild für was er gemacht hat oder was er getan hat. Wenn Sie versuchen, die Schönheit sichtbar zu machen, wie gehen Sie da vor? Oh. Sie gucken den Menschen lange an. Privat, nein. Ja, nein, ich muss, wir drehen gerade auf RTL, hat mir also eine fantastische Gelegenheit gegeben, mit Menschen zu arbeiten, die nichts zu tun haben mit Film und TV. Ich habe ja weltweit mit den schönsten Frauen der Welt gearbeitet, mit Stars und hier und da. Und das ist was ganz anderes, mit Menschen zu arbeiten, die wirklich also nie Make-up-Artists oder Image-Designer in Kontakt gekommen sind. Und das kann man sehr schön in dieser Fernsehsendung sehen. Ja. Erklären Sie es uns trotzdem. Wir gucken dann hinterher die Fernsehsendung an. Wie gehen Sie vor? Ich gehe vor, dass ich erstmal mit einem Mensch, wenn jetzt ein Mann oder Frau zu mir kommt und wir wollen dann etwas machen, also eine Verbesserung, dann gehe ich erstmal Kaffee trinken. Ich muss mit dem Mensch erstmal sprechen, erstmal ein Gefühl, ein Gespür haben, überhaupt was dahinter steckt, was seine Fähigkeiten sind. Ich kann es ja nicht alles auf einmal erfassen, aber ich kriege ein Gespür und auch versuche das kleine Kind wieder raus zu, was er ganz früher mal machen wollte. So, und dann von da kann ich dann aufbauen. Das machen wir beim Entrepreneurship so ähnlich, denn ich sage immer, den Energiefaden, den die Kinder noch hatten, wieder knüpfen, der irgendwann durch Schule und Leben und so kaputt gegangen ist. Und so finden sie die Schönheit wieder in der Energie des Kindes, des Kindlichen. Ja, das Kind. Wenn die dann sagen, ja, ich wollte als Kind, wollte ich doch immer eine Prinzessin sein. Okay, was steckt denn hinter der Prinzessin? Vielleicht wollte sie dann Modedesignerin werden oder wollte vielleicht nur schön irgendwie heiraten. Und da kommen so viele Notionen raus, Informationen, und damit kann ich gut arbeiten. Und die Menschen sehen dann danach auch, es bestätigt sich ja auch, dass sich da was bewegt. Also Sie machen nicht irgendeinen Typ aus denen, sondern Sie gucken hin und versuchen das zu verstärken oder wieder herauszuholen, was schon da ist. Also nicht einen Indianer draus machen oder eine Rocklady oder sowas? Nein, auf Anfrage für Filme kann man ja dann von einer Frau einen Indianer machen. Ist alles möglich. Aber mein Motiv jetzt ist einfach, das rauszunehmen und zu unterstützen, was schon da ist. Es gibt ja so Moden, ich verstehe überhaupt nichts von, aber manchmal habe ich das Gefühl, so Mode ist so Tigeraugen, so finstere Augen irgendwie, und dann kommt irgendwas ganz Blasses und dann muss man ganz bald, das wechselt ja wie so Moden. Da sagen Sie, das interessiert Sie nicht, Sie gucken die Menschen an. Machen Sie sich unabhängig von solchen Moden? Das habe ich auch alles gemacht, aber das ist Arbeit. Also das ist also eine Mode, dann muss man also die Models anpassen zu den Kleidern, die dann dargestellt werden. Das ist ein Projekt, man macht dann einen bestimmten Look, sag mal. Also, aber das würde keine normale Frau jetzt auf der Straße tragen wollen. Ja. Und das mögen Männer auch nicht. Eine Frau muss einfach nur schön sein, weil sie schön ist und nicht, weil sie gut geschminkt ist. Ja. Also, Sie haben diese Philosophie, Schönheit ist da, man muss sie nur herausholen, man muss sie entdecken, man muss sie in den Vordergrund bringen, lernen aus der Renaissance von den Künstlern, den großen Künstlern. Und eigentlich würden Sie auch gerne eine Schule machen, habe ich verstanden. Oder es würde passen, dazu eine Schule zu machen. Es geht auch um Selbstvertrauen und Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Mit Psychologie hat das auch viel zu tun, mit Einfühlungsvermögen. Und ich würde gerne doch so ein Projekt auch für viele junge Leute, die keine Lust haben, irgendwie einen Beruf oder was zu erlernen, und aber Künstler sind oder viele, die gar nicht wissen, wohin und woher, dass man eine Chance hat, geben kann, okay, lerne an diesem Beruf, der sehr vielseitig ist. Ja, also es gibt auch Massagen, man kann vieles machen, einfach das die Menschen ein wohlgebendes Gefühl zu geben. Ja, jetzt behaupte ich mal, ich bin auch Beauty Designer. Ja. Und zwar, was mir aufgefallen ist beim Entrepreneurship, ist, wenn Leute diese Richtung aufnehmen, diese Spur aufnehmen, Entrepreneur zu sein, dann fokussieren sie, dann forschen sie ein Stück, forschendes Lernen, dann fangen sie an zu kommunizieren, dann leben sie einen ziemlich intensiven Kampf mit ihrem eigenen Geschäftsmodell und den Zweifeln und so hin und her. Und wenn sie dann anfangen, das werden andere Menschen, die haben mehr Selbstvertrauen. Die treten bestimmt auf, sie haben den Fokus, sie sind nicht so in irgendeinem Allerlei und Hallo-Tri, sondern bekommen den Fokus. Und meine These ist, die sehen auch besser aus. Das kann ich auch an meinen Leuten ein Stück zeigen. Die sehen auch besser aus. Weil sie was gefunden haben. Weil sie das ausdrücken, weil sie Selbstvertrauen vor allem gewonnen haben. Genau. Würden Sie das bestätigen? Auf jeden Fall. Und wie kann man das, dort müssten wir ja zusammenarbeiten. Ein bisschen kann man ja auch noch nachhelfen. Bestimmt. Das ist bestimmt. Ja? Indem man die Menschen da versucht. Man kann ja nur versuchen, die Menschen dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehören. Und einfach unterstützen und sagen, okay, man fängt erstmal, also meine Seite, ich fange erstmal von innen nach außen und das Äußere zu unterstützen. Und dann geht es auch auf den Beruf. Ja. Dass man auch beruflich dann sie unterstützen kann, indem sie dann mit Entrepreneurs, dass man von unten dann also eine Basis schafft. Es gab ja mal eine abendländische Bildungstradition, die fing an in Griechenland und die hieß, dieser berühmte Tempel von Delphi, erkenne dich selbst, werde der du bist und sei, also handle auch entsprechend. Ja. Ist das Ihr Prinzip? Erkenne dich selbst, werde der du bist? Auf jeden Fall, es stimmt ja für alle. Es ist ein langer Weg. Weil man das ganze Leben, man muss ja ständig daran arbeiten, an wo man hin will, was man besser machen kann, auch mit der Familie, mit Menschen. Man muss immer daran arbeiten und der Weg ist doch wunderschön bis dahin. Und ja, und doch stimme ich zu. Jetzt haben wir ja so ein bisschen akademisch, oder ich jedenfalls ein bisschen akademisch geredet und an Ihr Thema uns versucht anzunähern. Eigentlich würden wir gerne auch Sie bitten, ein bisschen es praktisch vorzuführen. Ja, also kann man machen. Kann man machen. Oder ich habe jetzt vielleicht die Sachen jetzt... Na, Sie können ja auch beraten. Oder beraten vielleicht. Ja. Wir probieren es einfach mal. Das ist aber eine sehr intime Sache. Also wenn ich jetzt mit einem Mensch das mache, ist es sehr intim. Das ist sehr intim. Da kann man nicht so ein bisschen so wie in der Schule so ein bisschen vorführen. Genau das... Ja. Aber in der Schule müssen sie es auch vorführen. Ein bisschen muss man seine Sachen auch allgemein. Man muss ja ein bisschen werben und erklären. Kann man machen. Wir versuchen es einfach mal. Was wichtig ist, das fand ich ganz toll, ich habe es auch kurz herausgefunden, dass Kosmetik, was ich also auch mache, aus Berlin in dem 17. Jahrhundert stammt. Vom Baumgarten, ein Berliner. Also hier waren viele Schriftsteller, vielleicht war auch die Kosmetik. Menschen, dann greifen wir doch diese Tradition aus und holen uns die Renaissance und Italien. Jetzt müssen wir noch jemanden finden. Ich will ja niemanden scharf angucken. Wollen Sie jemanden vorschlagen? Oder wir vertrauen erstmal auf Freiwilligkeit. Und nur wenn das nicht ist, versuchen wir so ein bisschen... Die Dame? Man kann ja nur... Ich habe jetzt... Wir probieren einfach mal. Kommen Sie. Mutig. Ganz mutig. Wir nehmen Sie in die Mitte. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Also, ja. Also erstmal müsste ich dann wissen, erstmal überhaupt, ob die Dame erstmal überhaupt einverstanden ist, dass ich ihr einen Tipp gebe. Ja. Scheinen Sie mir. Ja, ganz mutig. Weil ich will ja keiner verändern. Also ich will jetzt nicht meinen. So. Wir nehmen das einfach auf, was ihr sagt, ob wir uns danach richten. Das ist genau. Eine ganz andere Frage. Ja, und dann kann man dann sagen, okay, was wäre denn der Wunsch zum Beispiel? Ja, also jeder Mensch hat ja einen Wunsch, ich würde gerne so mal aussehen oder eine andere Ausstrahlung haben. Oder das kann man ja unterstützen. Ja, und ich denke mal so, sie ist, ja, haben Sie, ja, also die Augen sprechen bei ihr sehr viel, sie ist ein sehr zurück, introvertiert. Introvertiert, genau, und deshalb, aber da steckt sehr viel dahinter. Und bei dieser Frau, wie ist ihr Name nochmal? Anja, genau. Und so, und da denke ich mir, okay, und da müsste man so reinschauen, so okay, und mit ihr dann wissen, wo wollen wir uns dann, was möchte sie überhaupt bewirken, wenn sie dann heute dann rausgeht und sagt, okay, ich bin auf der Straße und ich kann dann mit meinen Augen vielleicht, ja. Also interessant, Sie sagen nicht, ich gucke mir den Typ an und würde Folgendes vorschlagen. Ich könnte sie verwandeln in was ja, ich will. Genau, aber das machen Sie nicht, sondern nein, Sie das kann ich bei Stimme machen, also ja. Ich horche genau, was auch, wenn ich verbal, sie ist ja nicht kein verbaler Mensch. Sie ist ein Mensch, der sehr gefühlsmäßig, Gefühl ist und deshalb versuche ich das wahrzunehmen und dann können wir dann zusammenarbeiten und sagen, okay, dann würde ich das machen und das und so und dann kann man das Gesicht dann, und die Haltung auch Und das wird immer rückgemeldet, also der Betreffende darf das rückmelden oder darf sagen, halt, ich will es nicht. Oder, ja. Es ist wie ein maßgeschneiderter Kleid, es wird also am Spiegel gemacht und dann sage ich, okay, darf ich jetzt weiter, und dann geht es weiter und so weiter geht es, bis sie so zufrieden ist, dass sie sagt, ich fühle mich wohl und genauso wollte ich das haben. Und wenn die dann so sagen, dann bin ich zufrieden, sonst nicht. Weil es hat ja keinen Sinn, dass ich zufrieden bin, wenn ich was mache und sie trägt das dann nicht. Es hat ja keinen Sinn. Was machen Sie, wenn der Kunde oder die Kundin unzufrieden ist? Passiert nicht. Also das ist schon mal mutmachend. Das ist noch nie passiert. Ja, also sie ist jetzt weg. Da war eben so ein Gesicht und da kann ich ja alles machen, wie ich mir das so vorstelle, ja. Weil ich ja damit eine Aussage geben ja. möchte. In diesem Fall ist es ja für sie gedacht, deshalb ja. muss sie dann... Also sie gehen eigentlich auch als Psychologe heran. Es ist eigentlich auch so psychologisch, ja. Was kann man... Und dann kann man auch mit den Haaren zum Beispiel, ja, darf ich? So. Ja, vorsichtig. Ja. Genau, ganz vorsichtig, aber die Haare, sie hat schöne Haare, man kann da auch... eine Frisur daraus machen, aber immer ganz genau sie gemacht. Wenn die Haare weg sind, was machen sie dann? Kann man viel machen. Man kann sie oder total wegnehmen oder man kann da auch ein paar Schattierungen machen, dann sehen sie nicht mehr so dünn aus. Aber man nicht so rüberkämmen oder so. Also mein Motto ist, man muss natürlich aussehen, man muss einfach gut aussehen, ohne dass jemand sagt, das hat der Mann oder die Frau dann gemacht. Sie beraten mehr Frauen oder mehr Männer? Beides. Eher mehr Frauen. Das erwartet man eigentlich. Ja, erwartet man. Aber viele Männer sind auch bereit, endlich mal. Also bereit. Immer sehr versteckt, sehr privat auch. Aber doch. Also viele Männer, es gibt ja viele Menschen, die ein Problem haben. Eine rote Nase ist zum Beispiel bei Männern häufig, weil das irgendwie eine Kuperose oder was weiß ich. Nö. Aber man denkt sofort. Dass ich dachte immer, Spaß. Ich habe mal gesehen, das leuchtet sogar nachts in der roten Nase. Ja, und da kann man mit einem kleinen Trick die Rötung wegnehmen und dann ist es ja wieder ganz anders. Nicht den Alkohol wegnehmen, sondern die Rötung. Nur die Rötung, genau. Und ja, eine Frage vielleicht? Ich bin eher erwartungsvoll. Das kann ja auch ein Punkt sein, dass ich dachte auch, jemand erwartet, dass Sie sagen, also so der Udo Walz oder so würde, das habe ich immer so erlebt im Fernsehen, der sagt, so sehen Sie aus, probieren wir mal das oder Ihnen würde ich das empfehlen. Sie gehen anders vor, Sie warten, dass der Kunde oder die Kundin etwas sagt. Ja. Es muss zusammen etwas entstehen und dann bin ich auch sicher, dass Sie damit und auch der Ehemann ist auch ganz wichtig, dass er auch zufrieden ist. Dass er nicht sagt, da gehst du mir nicht mehr hin. Wie lange kann man sich so weiterschieben? Unser Gast heute Abend. Richtig los. Mhm.